den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Sender. Kombinat noch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Das gerade eben waren Honeyblood, ein ja, schönes, dynamisches Pop-Duo aus Glasgow. Die haben vor kurzem ihr Debütalbum, ihr selbstbetiteltes, veröffentlicht. Davon hatten wir den Track Kill Banks. Hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche in Hamburg? Langsam geht's los mit den Konzerten, wo natürlich alles wartet aufs Reeperbahn-Festival. So ein bisschen scheint noch so ein Vakuum zu sein. Trotzdem gibt's ein paar schöne Sachen für euch. Zum Beispiel zwei Abende. Ein Tributabend an Nils Korbruch, den Sänger der Hamburger Band Fink, der auch als Solokünstler natürlich unterwegs war, ist vor 2 Jahren verstorben. Jetzt gibt es ein Tribute-Album, einfach genauso betitelt wie auch dieses kleine Festival. Findet statt am Dienstag, den 2.9. im Übel und Gefährlich und am Mittwoch, den 3.9. im Knust. Und ich habe ein paar Songs rausgesucht von dieser neuen Platte, von diesem Tribute-Album. Los geht es mit Gisbert zu Kniphausen und seinem Track Durchreise. Ich reise hier nur durch, ich weiß nicht, wo der Doktor wohnt. Ich kenn die goldenen Regeln nicht, ich mach hier nur Station. Ich such nur nach dem Weg, die ganze Gegend ist mir fremd. Ich wurde mit der letzten Flut am Ufer angeschwemmt. Wir reisen hier nur durch, wir nehmen nichts mit. Den Himmel sehen wir uns an im Hier und Jetzt. Die Reise geht nur hin und nicht mehr zurück. Wir müssen von da weiter, wo wir sind. Ich reise hier nur durch, mich kehrt ein Besen durch die Zeit. Der Zufall hat mich hergebracht und die Gelegenheit. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel liegt, ich bin hier nur der Gast. Der Fremde auf den Fotos, die ein anderer Fremder macht. Wir reisen hier nur durch, wir nehmen nichts mit. Den Himmel sehen wir uns an, im Hier und Jetzt. Die Reise geht nur hin und nicht mehr zurück. Wir müssen von da weiter, wo wir sind. Ich werd nicht lange bleiben, nur grad eben lang genug. Ich komm von da und geh nach dort. Bis ich wieder weg bin, will ich gerne bei dir stehen. Und wenn dein Weg der gleiche ist, dann lass ihn uns zusammengehen. Lass ihn uns zusammengehen. Oh, wir reisen hier nur durch, wir nehmen nichts mehr. Den Himmel sehen wir uns an, im Hier und Jetzt. Die Reise geht nur hin und nicht mehr zurück. Wir müssen von da weiter, wo wir sind. Oh, wir müssen von da weiter, wo wir sind. Das war Gisbert zu Kniphausen mit seinem Track Durchreise. Er ist einer von vielen, vielen Vertretern, die am Dienstag im Übel und Gefährlich auftreten werden im Rahmen des Tributabends für Nils Korbruch und der Band Fink. Ebenfalls dabei ist Nils Frevert. Hier kommt auch der Hamburger Junge mit seinem Track Als einer einmal nicht kam. Treffen sich in einer Bar und und erzählen sich da von Dingen, die niemals passiert sind oder waren. Verpasste Gelegenheiten, keine Reisen, jedenfalls keine Weiten. Und wie einer einmal nicht kam, als einer einmal nicht kam, auf den niemand gewartet hatte, saßen wir einfach nur da, saßen wir einfach nur da. Kein bisschen Schnee lag in dem Winter, der ja kaum einer war. Auch ich erinnere mich kaum noch an dieses Jahr. Ich hätte fast mal einen getroffen, doch der ging in eine Bar und erzählte dann da, wie er einmal nicht kam. Kam, auf den niemand gewartet hatte, saßen wir einfach nur da, saßen wir einfach nur da. Als einmal einer nicht kam oder so ähnlich hieß dieser Text gerade von dieser Song gerade von Nils Frevert, der hat hier gecovert. Nils Korbruch und ja, Nils Frevert als auch Gisbert zu Knyphausen und noch viel, viel andere spielen am Dienstag, den 2. September im Übel und Gefährlich im Rahmen des Tribute-Albums für Nils Korbruch und seine Band Fink. Und am Mittwoch geht's weiter im Knust. Dort treten auf unter anderem Click Click Decker, Swanee Johns und auch Torbus and the Art Director hier mit seinem Track Wenn du mich suchst. Setz dich, ich zeig dir, wo ich überall war. Ich will, dass du weißt, wo ich kam. Ich hab am Wasser gesessen und dabei zugesehen, alles wegschwamm, und ich konnte nicht gehen. Und hier kannst du mich finden, wenn du mich suchst, wenn du nicht siehst, dass ich längst neben dir sitze. Ich bin ganzen Berg rauf und dann wieder zurück. Ich bin ja ganz durch und dann noch ein Stück. Hier, das sind die Stellen, wo ich aufgewacht bin. Dass du siehst, dass ich nur hier bin, weil du bei mir bist. Und hier kannst du mich finden, wenn du mich suchst, wenn du nicht siehst, dass ich längst bei dir bin. Corpus and the Art Director covern Nils Kopbruch, Wenn du mich suchst, der Song von ja, dem Tribute-Album, Tribute to Nils Kopbruch und Fink, und das Ganze dann auch als Konzert. Am Mittwoch spielen Corpus and the Art Director und auch Halma sind dabei, die covern hier Meine Ecke. Ausruhen. als du da unten saßt und geweint hast, log ich, alles wird gut. Und ich wünschte, dass du irgendwann das Gleiche für mich tust. Siehst du in meinen Augen, dass etwas bleibt, das du später noch hast? Das waren Halmar, nicht alleine, sondern am Gesang Martin Wenk zu hören. Die covern Meine Ecke, auch ein Track aus der Feder von Nils Korbruch. Und auch Halmar spielen am Mittwoch, den 3.9. im Knust. Beide Konzerte, sowohl am Dienstag im Übelung gefährlich als auch am Mittwoch im Knust, beide Tribute-Abende für Nils Korbruch und die Band Fink sind ausverkauft. Also wer keine Karten mehr hat, kommt auch nicht mehr rein. Aber vielleicht ist ja das Tribute-Album eine Alternative für euch, um diese schöne Musik zu hören. Für, ja, oder von Nils Korbruch, der vor gut 2 Jahren ganz plötzlich unerwartet verstarb und der viele Freunde hier und auch viele Fans hinterlassen hat, die seitdem natürlich noch immer seine Musik gerne hören. Am Freitag geht's weiter mit der Nacht der Clubs. Gibt's auch schon seit gefühlt 25 Jahren. Diverse Clubs mit einem Ticket, die dann, ich glaube damals zumindest war das noch irgendwie mit Bussen verbunden, ich weiß, was immer noch so ist. Auf jeden Fall spielen unter anderem in der Astra-Stube die Hamburger Band Marfa. Die habe ich hier für euch mit ihrem Track I Hate Sunshine. So all men Hate Sunshine, das waren Marfa. Die spielen am Freitag in der Astra-Stube, das Ganze im Rahmen der Nacht der Clubs, der sonst noch alles mitspielt. In welchen Clubs das Ganze stattfindet, könnt ihr jetzt sicherlich irgendwo online nachlesen. Die Infos habe ich jetzt nicht mehr für euch. Ebenfalls am Freitag im Hafenklang spielen HGICT, total abgedrehte Band aus Hamburg, ganz schön Gaga und Dada manchmal. Hier kommen sie mit Igor Amor. Letzte Nacht war voll der Hammer. Unter Igors Bettdecke spielten wir Piratenspiele. Er hat uns ein Buch vorgelesen. Und zum ersten Mal in unserem Leben fühlten wir uns wie erwachsene Menschen. Danke, Igor. Igor Amore zieht seine Flöte raus aus der Hose, rein in die Fantasienwelt. Oh, oh, oh, oh. Igor Amor, das war ein Song von HGIT, auch so total verrückte Typen, die irgendwo aus Hamburg und Umgebung kommen. Und das Ganze vom letzten Album Lecco Grande, dürfte auch schon so inzwischen 2 Jahre alt sein. Die Band hat aber was Neues am Start, wird auch demnächst veröffentlicht und sicherlich wird es viel von diesem neuesten Album dann live geben, wenn HGIT auftreten werden. Das tun sie am Freitag, den 5.9. im Hafenklang. Dann am Sonntag, das ist der 7. September, da spielt Chet Van Galen im Aalhaus. Großes Songwriting mit dem Herren aus Kanada. Hier kommt er mit seinem Track All Will Combine. Chet Van Galen, wir gerade hörten, mit seinem Track All Will Combine, sicherlich jetzt einen der besten Singer-Songwriter der letzten Jahre bezeichnen. Die ersten Alben hat der Kanadier noch in seinem Schlafzimmer selbst aufgenommen und selbst als CDR unter das Volk gebracht bei seinen Konzerten. Inzwischen finanziert ihm sein Label Sub Pop auch einen längeren Aufenthalt im Studio. Der Qualität seiner Songs hat diese Entwicklung eigentlich nicht geschadet. Bei vielen Künstlern steigt mit dem Budget die Aufmerksamkeit für den Sound. Bei Chet Van Galen hat sich eher die Komplexität seiner Songs erhöht. Und den Bedroom-Pop nimmt immer noch ein relativ großer Teil, ein sehr charmanter Teil seiner Songs für sich in Anspruch. Und auf der Bühne tritt er manchmal auch mit einer Ukulele auf. Das wird also sehr charmant werden. Chet Van Galen spielt live am nächsten Sonntag, das ist der 7. September im Aalhaus. Das ist der Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Von seinem letzten Album Shrink Dust, erschien im Frühjahr, hören wir noch einen Song von Chet Van Galen, Weird Love. so baby, let your hair hang down. Oh, we're in love. Cross hatch dreams where the plants are all talking. Oh, we're in love. The best it gets is when life starts screaming. Das war Chet Van Galen, der Songwriter aus Kanada mit seinem Track Weird Love. Er spielt live am nächsten Sonntag, den 7. September im Aalhaus. Das ganze Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Kleiner Laden, nette Location, toller Künstler. Auf jeden Fall hingehen, das lohnt sich. Sicherlich. So, noch einen anderen Tipp für Sonntag, und zwar im Stadtpark spielen die Editors von ihrem letzten Album The Weight of Your Love, auch ungefähr schon etwa ein Jahr alt, hier ihr Track The Weight. On me, I felt the weight of your love. It was lightning. It was lightning. Strike down on me. Das waren die Editors mit The Weight. Die Band aus England spielt live in Hamburg und zwar im Stadtpark am nächsten Sonntag, den 7.9. Im Vorprogramm gibt es die Hamburger Band Trümmer. Das passt musikalisch nicht wirklich zusammen, aber sie haben die gleiche Plattenfirma und da kann man natürlich mal die Kleinen bei den Großen so ein bisschen vorspielen lassen, damit da auch ein bisschen Publikum vielleicht zuhört. Von Trümmer, die haben auch gerade eine Platte rausgebracht. Hier der Track mit dem Titel Revolte. Ein Track von Trümmer. Die dürfen auftreten im Vorprogramm von den Editors im Stadtpark am nächsten Sonntag, den 7. September, das war's mit den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Ja, so ein paar Sachen gibt's ja zumindest, die man sich anhören könnte. Es wird besser, kann ich euch schon mal versprechen, die nächsten Wochen dann auch. Weiter geht's mit Musik mit Naomi Shelton and the Gospel Queens vom Album Cold World. Hier ihr Track Movin'. me so long to say, but I need you to know. Darling, you show by leaving me so. The only way to hold on is keep letting go. There's a feel, meet me there. You know I'm on my way, meet me Me There. Das war ein Track von Nick Mulvey. Der britische Songwriter hat vor kurzem mit First Time sein erstes Album veröffentlicht. Vorher schon mit diversen Bands Platten natürlich rausgebracht, aber jetzt sozusagen auch solo unterwegs. Nick Mulvey, auch ein guter Songwriter, ein bisschen zu überproduziert diese Platte, aber ansonsten von den Songs her eigentlich wirklich sehr, sehr hörenswert. Sébastien Tellier, kennt ihr hoffentlich alle, Franzose, hat vor kurzem auch mit La Ventura eine neue Platte veröffentlicht. Nicht so spannend, da hat er früher wirklich schon mal bessere Platten veröffentlicht. Trotzdem auch hier nochmal ein Track für euch, der heißt Marcalypso. Guidé par ce chemin.